Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Veranstaltung heute Abend hier im ACC. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich Bersarin heute hier begrüßen kann. Er wird heute über Kunst und Geschmack referieren. Ich würde ihn kurz vorstellen. Bersarin lebt und arbeitet in Berlin, hat Philosophie, Soziologie und Germanistik und nebenbei Kunstgeschichte studiert, ist heute tätig im Verlagswesen und betreibt außerdem den Blog bersarin.wordpress.com. Genau, er hat unter anderem an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig auch schon über Kunst und Geschmack referiert. Darüber sind wir auch auf ihn aufmerksam geworden. Außerdem ist er auch noch Fotograf. Also ich fotografiere, ich mache es nicht beruflich. Also ich bin jetzt kein Pressefotograf oder sowas. Genau. Ja, zum heutigen Thema dieser Teil der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution beschäftigt sich ja mit den menschlichen fünf Sinnen. Heute soll gewissermaßen der erste Sinn besprochen werden, nämlich der Geschmack. Wobei das nicht unbedingt sozusagen den Geschmack im unmittelbar Sinnlichen jetzt in erster Linie bezeichnet, sondern Bersarin wird diesen Begriff erstmal sozusagen als einen Begriff der Philosophie vorstellen. Dabei lässt sich ganz gut überleiten vom letzten Vortrag im März, in dem wir die Briefe zur ästhetischen Erziehung von Schiller eine zentrale Rolle gespielt haben, wo eine ganz ähnliche Begriffsarbeit stattfindet, wie es beim philosophischen Begriff des Geschmacks der Fall ist. Schiller beschreibt das Empfinden des Schönen als einen Vorgang, bei dem begriffliche Arbeit und sinnliches Empfinden spielerisch ineinandergreifen, ohne dass Begriff und Sinnlichkeit sich einander zu zerstören trachten, ohne dass sie auch völlig ineinander aufgehen. Ganz ähnlich funktioniert die philosophische Bestimmung von dem, was Geschmack ist, als eine Fähigkeit, die gelernt werden muss, als die Beurteilung eines Gegenstandes, der objektiv ist. Ein Vorgang, der nicht nur individuelles Empfinden ist, der aber auch nicht ohne subjektives Empfinden auskommt. Also hier greifen Objektivität und Subjektivität auf eine ähnliche Weise ineinander, wie das bei Schiller der Fall ist. Bersarin wird dann von der philosophiegeschichtlichen Bestimmung des Geschmacksbegriffs einen Bogen schlagen, zu dem, was Geschmack als Schmecken eben in seiner unmittelbar sinnlichen Bedeutung meint, und wir fanden da auch eine Verbindung eben zu Kunst, Literatur und Geistes- und Sozialwissenschaften auch vorliegt. Und damit würde ich dann hier das Wort übernehmen. Ja, danke. Ich bedanke mich für die Einladung der ACC-Galerie. Ich sehe, Sie sind alle sehr jung. Habe ein bisschen Bedenken, dass das Abstraktionsniveau zu hoch ist. Weil es geht so um Adorno und ich weiß nicht, wie weit Ihnen das überhaupt bekannt so ist, die kritische Theorie. Aber ich kann noch keinen Einführungsvortrag über Adorno halten. Also deswegen scheuen Sie sich hinterher nicht, dann auch einfach Verständnisfragen zu stellen, wenn irgendwas nicht klar ist. Es geht ja nicht darum, dass Sie Sachen benotet werden oder irgendwie alles ganz toll sein soll, sondern das geht ja darum, was ja zu lernen. Und wenn Sie da eine Frage haben, dann stellen Sie die eben ganz einfach. Das ist dann, ja. Dass sich über Geschmack nicht streiten ließe, ist ein Gemeinplatz, der durch beständige Wiederholung nicht richtig wird. Sehr wohl kann man über Geschmacksfragen einen Disput führen. De gustibus est disputandum, wie ein Aphorismus in Adornos Minima Moralia überschrieben ist. Und zwar gilt dies in jener Passage im Hinblick auf die Werke der Kunst, die einander im Kampf gegenüberstehen, eines Todfeind dem anderen. Dass ein jeder seinen Geschmack habe und man ihm diesen lassen müsse, ist zwar in bestimmten Sinne richtig, aber zugleich steckt in diesem Gestus die repressive Toleranz des herabgesunkenen Bürgers, der die Dinge nur noch gelten lässt, sofern sie ihn in seiner Geschäftigkeit eben nicht weiter behelligen. Bevor ich hinsichtlich des Geschmacks zu einigen grundsätzlichen Überlegungen im Rahmen der kritischen Theorie Adornos komme, möchte ich kurz diesen Begriff umreißen und insbesondere auf das emanzipatorische Potenzial, welches dem Geschmacksbegriff im 18. Jahrhundert zukam, eingehen. Diese emanzipatorische Qualität ist ein Aspekt, der bei allen Subjektivierungen des Geschmacks häufig vergessen wird, dass Geschmack jenseits des bloßen Gefallens einst eine objektivierende Funktion besaß. In einer ersten Sichtung lässt sich Geschmack in zweifacher Weise verstehen. Einmal auf der unmittelbar sinnlichen Ebene, wir haben das ja eben gerade auch dann gesagt, also innerhalb unserer fünf Sinne in der Weise des Schmeckens als Sinneswahrnehmung, das ist dann eben ein passives Vermögen. Und in einer zweiten Bedeutung lässt sich Geschmack als Stil und empfindungssichere Beurteilung beziehungsweise als distinktive, also unterscheidende Wertung von lebensweltlich begegnenden Gegenständen verstehen. Das ist also erstmal ganz allgemein, das können eigentlich alle Gegenstände sein, vom Kunstwerk über eine schöne Sache bis hin zum Designobjekt. Ein solcher Begriff von Geschmack als Fähigkeit zur Beurteilung und im Hinblick auf das Empfinden ist zunächst für die Ästhetik, also die philosophische Betrachtung von Kunst im Allgemeinen, von Belang. Als durch Subjekt gemachte, hervorgebrachte Gegenstände lassen sich dabei sowohl Kunstwerke als auch eben die Designobjekte und überhaupt alle schönen Dinge, auch Landschaften, anhand der Kategorie des Geschmacks beurteilen. Um das Feld dann aber, wie gesagt, in diesem Vortrag nicht allzu weit auszudehnen, möchte ich hier, obwohl die Nähe zum Bauhaus eben das auch wiederum doch naheliegen würde, die Designobjekte, Mode und die schönen Dinge, alles, was im rein funktionalen Zusammenhang steht, erstmal außen vor lassen. Also hier soll es wesentlich doch erstmal um tatsächlich Kunstwerke gehen, was man eben dann auch hier so in der Galerie sieht. Anschließend komme ich auf den ersten Aspekt des Geschmacks im Sinne des Schmeckens, insbesondere im Hinblick auf Detlef Clausens Text Kleine Frankfurter Schule des Essens und Trinkens, dann nochmal zurück. Geschmack, so könnte man im Sinne der Alltagswahrnehmung und seiner normalen Bedeutung meinen, ist eine subjektive Sache. Man hat Geschmack oder man hat keinen. Und selbst keinen Geschmack zu haben, ist mittlerweile salonfähig geworden und hat sich in bestimmten Subkulturen oder Milieus in den guten Geschmack verkehrt. Das Phänomen des Camp von Susan Sontag skizziert oder die Trash-Ästhetik etwa, die insbesondere in der Punkbewegung der 70er, 80er Jahre ihren Ausdruck fand und sich am Ende dann in der Figur eines Wiegald Boning sedimentierte, zeigt dies. In den 90ern waren es dann Feinripp-Unterhemden und hässliche Adidas-Jacken. Ich möchte in diesem Vortrag den... Das tut mir jetzt leid, dass hier jemand sitzt mit einer Adidas-Jacke. Ich habe das immer gehasst, während meiner Studienzeit eben in den 90er Jahren, aber es hat sich gehalten. Okay. Das meinte ich jetzt auch nicht persönlich. Ich wusste, dass einer dabei ist. Ich möchte in diesem Vortrag den Geschmacksbegriff in seiner... Das ist ja gar nicht Adidas, ne? Ich möchte in diesem Vortrag den Geschmacksbegriff in seiner zweiten Variante nicht streng definieren und nicht zeigen, was geht und was nicht mehr geht, sondern es sollen vielmehr einige mir interessant erscheinende Aspekte herausgegriffen werden. Geschmack ist als für die Ästhetik der Gegenwart relevante Kategorie nicht umstandslos mehr zu verteidigen. Dies werden meine Ausführungen im Hinblick auf Adorno zeigen. Aber es soll doch geprüft werden, ob Geschmack sich für eine kritische Ästhetik sowie eine kritische Philosophie zumindest in einem eingeschränkten Rahmen und unter bestimmten Bedingungen dennoch fruchtbar machen lässt, beziehungsweise in dieser geringen Dosis nicht sogar unabdingbar ist, auch im Hinblick auf die erste Bedeutung von Geschmack als Schmecken. Gleichfalls steht zur Diskussion, inwiefern man diesen zweiten Aspekt mit dem unmittelbar sinnlichen Schmecken verbinden kann. Diese Dinge ließen sich dann eben auch hinterher nochmal vielleicht in der Diskussion vertiefen. Als Auftakt will ich zunächst kurz nur auf die Konzeption des Geschmacks im 18. Jahrhundert schauen, um die Entwicklungslinie aufzuzeigen und den Geschmacksbegriff vom heute her, insbesondere über den Text von Detlef Clausen und über Adornos Meditation zur Metaphysik, also dem dritten Teil, letzten Teil der negativen Dialektik, noch einmal etwas anders gewichtet in den Blick bekommen. Geschmack ist historisch gesehen ein Begriff, der zum einen an die Ausbildung des modernen Individuums und damit geschichtlich an das aufstrebende Bürgertum gekoppelt ist. Wesentlich entwickelte er sich in den ästhetischen Diskussionen während der Aufklärung, so etwa in den französischen Salons. Gleichzeitig richtete sich der Geschmack jedoch auch gegen einen abstrakten Rationalismus und gegen die Regelsucht humanistischer Gelehrter. In Opposition zur rein rationalen Betrachtung von Kunst, was eben im 17. 18. Jahrhundert eigentlich die Regel war, wird das Empfindungsvermögen zum entscheidenden Kriterium erhoben. Damit korrespondierend gerät der Geschmacksbegriff zum Emanzipationsphänomen. Denn bei allem Vorbehalt, den man von heute her gegenüber diesem Begriff vorbringen mag, wird häufig übersehen, dass es sich beim Geschmacksurteil nicht bloß um eine zufällige Einstellung handelt, über die ein Streit sinnlos ist, sondern der ausgebildete Geschmack erfordert vielmehr ein hohes Maß an Reflexion, nämlich Wissen um den ästhetischen Gegenstand. Geschmack bedeutet die Beurteilung eines Gegenstandes nach explizit ästhetischen, also eben, wie es im Wortsinne auch steckt, nach sinnlichen Gesichtspunkten. Aesthesis oder Ästhetik ist ja eben die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung. Die Geschmacksbildung des 18. Jahrhunderts geschieht unabhängig von den Regelwerken, welche Religion und monarchistischer oder absolutistischer Staat an die bestimmten Diskurse dieser Zeit oder auch die Poetiken vorgeben. Und die Geschmacksbildung vermochte es am Ende sogar, ein eigenes Feld von Geltung auszudifferenzieren. Womit in dieser neuen Sicht gebrochen werden soll, ist das Ideal der Regeln, nach denen ein Kunstwerk einzig verfasst zu sein habe und an denen es gemessen wird. Der Begriff des Geschmacks richtet sich insofern gegen die traditionellen Kunstlehren und vor allem eben gegen die Regelpoetiken. Und so konnte sich vor allem im deutschsprachigen Raum die Ästhetik im 18. Jahrhundert erst über den Begriff des Geschmacks als eigenständige Disziplin der Philosophie ausdifferenzieren. Also man kennt ja gemeinhin eben theoretische Philosophie, praktische Philosophie und als drittes eben die Ästhetik. Ohne den Geschmacksbegriff, so kann man pointiert sagen, gäbe es selbst die modernen Ästhetiken nicht, welche, wie etwa die Hegelsche, diesen Begriff komplett ablehnen. Geschmack spielt in der Lesart dieser neuen Ästhetik nicht nur ein Beurteilungsvermögen im Hinblick auf Objekte dar, sondern zugleich auch ein Erkenntnisvermögen, das ohne vorgegebene Regeln und Begriffe im Bereich des Sinnlichen verfährt. Erst später, in der Ästhetik Kants, erfahren diese Dinge eine Umpolung, wenngleich auch bei Kant eben der Begriff des Geschmacks ganz wesentlich ist. Eine genauere Bestimmung des Geschmacks liefert, da kann ich also nochmal verweisen auf das Lexikon der ästhetischen Grundbegriffe im Metzler Verlag, da sind wir sehr gut, alles nochmal nachzulesen, nicht nur über den Begriff des Geschmacks, sondern überhaupt über Begriffe, die für die Ästhetik relevant sind. Das ist also wirklich ein gutes Werk, ich will jetzt nicht für werben, ich habe da keine Aktien drin, aber es ist wirklich so zum Überblick von dem Begriff Groteske oder Fragment, so über die Romantik-Sachen, ist da alles sehr gut geschichtlich nochmal so aufgeführt und das kann man also wirklich gut, also auch für jeden eigentlich lesbar. Also ich möchte aber jetzt erstmal so die Position von Christoph Menke wiedergeben aus dem Aufsatz Ein anderer Geschmack, weder Autonomie noch Massenkonsum. Und zwar wesentlich eben Menkes historische Sichtung des Geschmacksbegriffs. Er führt es dann auch noch weiter so auf die Phänomene von Postmoderne und kritischer Theorie zurück. Aber das will ich jetzt erstmal außen vor lassen, diese Bewertung, die Menke dann vornimmt. Und nachzulesen ist der Aufsatz in den Texten zur Kunst. Ich glaube, September 2009 ist das Heft erschienen. Nach Menke ist der Geschmack das Vermögen, ohne methodische Überprüfung und argumentative Rechtfertigung in einem Akt sinnlichen Erfassen zu erkennen und zu beurteilen, wie es um einen Gegenstand bestellt ist. Denn die regelgeleiteten Lehren bleiben der vielfältigen, mannigfaltigen Sache äußerlich, da es eine Gruppe von Gegenständen gibt, die dem begrifflichen und also diskursiven Wissen zunächst entzogen ist und die sich als erst einmal unregulierbar erweist. Geschmack nun steht für Menke im Spannungsfeld der Pole Subjektivität, was wir vorhin auch schon gesagt haben, eben als Träger des Geschmacks und einem Anspruch auf Objektivität, das nämlich dem Geschmack einen Gegenstand korrespondiert. Zentrales Motiv für Menke ist hier nun die für das 18. Jahrhundert ganz eigentümliche Ausbildung einer neuen Form von Subjektivität, die freilich dann auch schon im Rahmen der praktischen Philosophie eingebettet ist. Geschmack ist ein subjektives Vermögen, es ist eine durch Übung erworbene und deshalb nicht auf Regeln zu bringende Fähigkeit, welche das Subjekt, Zitat Menke, in eigener Verantwortung, ungeleitet, durch eingelebte Tradition oder rationale Methode anzuwenden vermag. Im Geschmack urteilt das Subjekt selbst. Zugleich ist der Geschmack objektive Instanz, die Fähigkeit, die Dinge zu sehen, wie sie in sich selbst sind, unverhüllt durch den Schein des Vorurteils und der Naivität. Der Geschmack urteilt über die Sache selbst. Es ist nicht die Vernunft der wissenschaftlichen Methode, sondern die Vernunft als ästhetischer Geschmack, in dem das Autonomieideal der bürgerlichen Gesellschaft seinen entscheidenden Ausdruck findet. Zitat Ende. Nun ist allerdings eine solche ästhetische Perspektive, die Dinge zu sehen, wie sie in sich selbst sind, noch eine durchaus vorkritische und eben auch vorkantische Position. Die Ästhetik Kants, die er dann in der Kritik der Urteilskraft entwickeln wird und erst recht natürlich seine Erkenntnistheorie, also eben das, was er in der Kritik der reinen Vernunft sozusagen darlegt, bringt diesen Aspekt des Inneren dann in eine ganz andere Perspektive. Das Innere der Dinge zum An sich wird zunächst keinen Weg mehr hinführen, erst bei den Romantikern und dann insbesondere bei Hegel ändert sich das dann nochmal ein bisschen, gerade da in der Romantik heißt es ja eben, der Weg führt nach innen bei Novalis. Aber das ist bei Kant erstmal alles abgeschnitten. Trotzdem bringt Menke in dieser zitierten Passage einen wichtigen Aspekt ins Spiel, dass nämlich in dieser Idee und Konzeption des Geschmacks ein Moment der Befreiung aufscheint. Subjektivitätsform und Objektivitätsanspruch sind nicht mehr per se und von Natur aus vorhanden und geben unhinterfragbare philosophische Bestimmungen ab, sondern sie erweisen sich als gemacht und damit auch als veränderbare Formen menschlichen Verhaltens. Und so kommt mit dem Begriff des Geschmacks zugleich der Bildung ins Spiel. Geschmack ist nichts, das einem Subjekt einfach und naturhaft gegeben ist, sondern eine Fähigkeit zur Beurteilung, die erst erworben und ausgebildet werden muss. Diese Dinge werden dann eben auch nochmal im Hinblick auf Clausen und auf die erste Variante des Geschmacks eben im Sinne von Schmecken dann auch nochmal ganz bedeutsam. Dieses Moment der Bildung, Ausbildung und der Übung. Beim Geschmack geht es um ein Vermögen zur Beurteilung, das dem Gegenüber mitteilbar ist. Es handelt sich also um einen kommunikativen Vorgang der Selbstverständigung. Dieses kommunikative Moment wäre so etwa auch die Quintessenz des Textes, des Menke-Textes im Hinblick auf seine historische Sichtung. Und da scheint dann eben auch natürlich wieder der Einfluss von Habermas. Menke selbst kommt eben aus dieser ganzen Habermas-Schule, wo es ja auch um diesen Aspekt der kommunikativen Verständigung geht. Da kommt eben wirklich dann der Einfluss von Habermas auch nochmal wieder durch, über das Moment des Intersubjektiven. Aber zugleich muss man auch sagen, wiederum dann gegen Habermas geht es auch wieder immer wieder um diesen Aspekt des Objektes, den Menke da stark macht und den wir nachher auch dann bei Adorno nochmal, gerade bei Adorno eben nochmal vorfinden werden. Über das Moment der Intersubjektivität mache ich hier einen kleinen Einschnitt und leite nach dieser kurzen Skizzierung des Geschmacks im Zeichen der Bürgerlichkeit und der sich ausbildenden kapitalistischen Gesellschaft über zur kritischen Theorie Adornos, um zu zeigen, weshalb es mit dieser Intersubjektivität und damit auch mit dem Geschmacksbegriff problematisch geworden ist. Innerhalb der Ästhetik des 20. Jahrhunderts liefert Adorno eine Gegenposition zu den subjektiven Bestimmungen, die sich im Geschmack manifestieren. Adorno scheidet zwar den Geschmacksbegriff aus der Ästhetik nicht vollständig aus, doch besitzt Geschmack kaum noch jene zentrale Position wie etwa bei Kant. Das emanzipatorische Potenzial dieses Begriffs ist ausgehöhlt. Es gibt nun in Adornos Text allerdings keine systematischen Ausführungen zum Geschmacksbegriff, vielmehr ist man eben darauf angewiesen, diese Passagen, die er zum Geschmack schreibt, aus seinen ganzen verschiedenen Texten, es sind ja sehr viele, die er geschrieben hat, zusammenzutragen. Die wohl schärfste Kritik innerhalb der Texte Adornos erfährt der Geschmacksbegriff in seinem Aufsatz über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens. Das ist ein Aufsatz, über den wir hier, glaube ich, auch demnächst nochmal referiert werden. Das ist ein Aufsatz, den Adorno 1938 verfasst hat. Der wurde zuerst in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht. Und das sind so die Dinge, die er im Umfeld der Dialektik der Aufklärung geschrieben hat, sein sozusagen gesellschaftskritisch-kulturkritisches Werk, wo es eigentlich darum geht, um es so in vielleicht ein, zwei Sätzen da den Adorno nochmal klar zu machen, wo es eigentlich darum geht, dass es so im Rahmen dieser ganzen marxistischen Revolutionstheorie und noch bei Lukács ja dieses historische Subjekt Proletariat, was eben das bessere Bewusstsein besitzt und damit eben die Gesellschaft verändern kann, dass das eigentlich hinfällig geworden ist. Das ist nicht mehr möglich. Adorno schreibt an irgendeiner Stelle, das Bewusstsein des Proletariers hat eigentlich dem des Kapitalisten gar nichts mehr voraus, weil diese Mechanismen der Verdinglichung und der Zurichtung eben so universal geworden sind, dass man eigentlich von einem besseren Bewusstsein da gar nicht mehr sprechen kann. Adorno zeigt das ganz wesentlich in seinem Kulturindustriekapitel in der Dialektik der Aufklärung. Das kann ich also wie jedem einfach nur noch mal ans Herz legen. Es ist nicht ganz einfach zu lesen. Es ist aber auch, glaube ich, um diese Dinge zu begreifen, warum manche Sachen nicht mehr funktionieren und warum eigentlich auf diese ganzen Revolutionstheorien nicht mehr zu setzen ist, ist da, glaube ich, Adorno und gerade die Dialektik der Aufklärung ganz ungeheuer wichtig und ist eigentlich so wirklich der Fixpunkt auch für die kritische Theorie und für die postmarxistische oder spätmarxistische Philosophie. Und deswegen muss man auch sagen, gehören Leute wie Habermas in meiner Sicht eben nicht mehr zur kritischen Theorie, weil sie eigentlich gar nicht mehr auf diese Dinge adäquat reflektieren können, auch diesen Marx-Bezug auch völlig abgeschnitten haben. Bei Adorno ist er eben noch immer vorhanden, das muss man auch dazu sagen. Nur gekappt ist das einfach um dieses historische Subjekt Proletariat und auch um die Hoffnung auf Veränderung, die Utopie bei Adorno. Das ist erstmal alles, also schwarz verhüllt. Das sagt Adorno selbst auch so, Utopie, das ist abgeschnitten. Das kann man immer nur ex negativo machen. Das sozusagen so als Hintergrund für die Dinge, die ich jetzt zum Geschmacksbegriff bei Adorno ausführen will. Ich will es jetzt gar nicht so weit treiben. In der negativen Dialektik ändert Adorno das dann nochmal und bringt dort einen Begriff von Erfahrung ins Spiel, der sozusagen dieses sehr aporetische Moment aus der Dialektik der Aufklärung dann nochmal versucht, in eine neue Konstellation zu bringen. Aber gut, ich glaube, so viel erstmal ist genug, um damit das nicht jetzt ein Adorno-Vortrag wird. Im Rahmen des ästhetischen Urteils ist die Kategorie des Geschmacks ausgehöhlt und sinnlos geworden, weil, so Adorno, mit dem Geschmack im Bezug zum Kunstwerk einzig kalkulierbare Reaktionsweisen verbunden sind. Nicht mehr die Erfahrung der Sache, das Kunstwerk sowie die Auseinandersetzung mit seiner Struktur stehen im Vordergrund, sondern vielmehr das, was im Subjekt sich abspielt und aufgrund der Standardisierungen des Bewusstseins ein immer Gleiches abgibt. Ein interesseloses Wohlgefallen, ein Geschmacksurteil, wie es noch Kant in seiner Kritik der Urteilskraft analysierte, ist hinfällig. Dieser Verfall der Kategorie des Geschmacks hat wesentlich gesellschaftliche Ursachen. Adorno schreibt in jenem Aufsatz, Zitat, der Begriff des Geschmacks selbst ist überholt. Die verantwortliche Kunst richtet sich an Kriterien aus, die der Erkenntnis nahekommen, des Stimmigen und Unstimmigen, des Richtigen und Falschen. Zitat Ende. Hintergrund für diesen Befund ist, dass jener Kategorie des Subjekts, welches einst an den Geschmack gekoppelt war und überhaupt der Subjektivität nicht mehr zu trauen ist, unter den Bedingungen der Zurichtung des Bewusstseins, wovon ich eben sprach, wie Adorno dies ausführlich dann eben im Kulturindustrie-Kapitel entfaltet hat. Diese Zerstörung und Standardisierung des Subjekts berührt allerdings auch den Bereich des Objekts, mithin das Kunstwerk selbst. Insofern geht Adornos Plädoyer in diesem Aufsatz und später dann insbesondere in seiner ästhetischen Theorie, die posthum erst, also nach seinem Tode erst veröffentlicht wurde, 1970, glaube ich, 71, geht eben sein Plädoyer dahin, dass einzig über die Sache selbst, über das Kunstwerk, Rechenschaft abzulegen sei. Ästhetik hat immanent zu verfahren und hat sich mit dem Kunstwerk, mit der Struktur des Kunstwerkes zu beschäftigen. Dieses an sich sein, dieses sich ins Werk versenken, was aber nicht als meditatives gedacht ist oder intuitiv erfolgt, sondern vermittels der Ratio, muss als die einzig adäquate Reaktionsweise in eben jener verwalteten Welt verstanden werden, die dem Kunstwerk gerecht zu werden vermag. In dieser Richtung ist dann auch Adornos Hinweis auf die Kriterien, welche sich an der Erkenntnis ausrichten, motiviert. Als Moment der Emanzipation des Subjekts, wie ehemals konzipiert und als eine Weise der Aufklärung, kann der Geschmack kaum noch durchgehen. Solche Umpolung der ästhetischen Kategorien reicht dann hin bis zur Rezeptionsästhetik, die dieser Aufsatz Adornos zu einem guten Teil eben auch ist. Es geht ja eben um das Hörerbewusstsein und um die Standardisierung des Hörerbewusstseins. Das wird dann wahrscheinlich der nächste Referent dann in einigen Wochen auch wohl vortragen. Indem er eben über den Stand des Hörerbewusstseins Auskunft gibt, dass gewissermaßen eine Rezeptionsästhetik ohne Rezipienten, kann man diesen Aufsatz Adornos nennen. Eben Hintergrund ist diese sichtlich deformierte und zugerichtete Subjektivität. Zitat Adorno, die Existenz des Subjekts selbst, das solchen Geschmack bewähren könnte, ist so fragwürdig geworden, wie am Gegenpol das Recht zur Freiheit einer Wahl, zu der es empirisch ohnehin nicht mehr kommt. Zitat Ende. Die gesellschaftliche Entwicklung, welche bedingt ist durch eine voranschreitende Verdinglichung aller sozialen Verhältnisse, darauf reagiert er eben Adornos Text, entzieht den einstmals wirkenden Kräften bürgerlicher und ästhetischer Subjektivität den Boden. Dass das Subjekt noch durch eigene Reflexionsleistung selbst zu urteilen vermag, gerät in der vollends entfalteten, durchrationalisierten Warengesellschaft zum Trug. Dies motiviert Adornos Einsichten im Hinblick auf eine Rezeptionsästhetik, die als Gesellschaftskritik einzig noch die Mechanismen der Zerstörung aufzeigen kann. Darin liegt der Grund für seine Skepsis gegenüber der einstmals so bedeutsamen ästhetischen Kategorie des Geschmacks. Wenige Jahre später wird Adorno in der Dialektik der Aufklärung für diese Prozesse dann eben den Ausdruck der Kulturindustrie prägen. Was im damaligen und im gegenwärtigen Diskurs vorherrscht, so könnte man überspitzt mit Adorno formulieren, das sind Geschmacksurteile, die keine Auskunft mehr geben können über das, was sich im Inneren eines Werkes strukturell abspielt. Es ist eben noch das bloße Gefallen oder Nichtgefallen, was da als Moment genommen wird, ohne dass eigentlich noch ästhetische Kritik eigentlich funktioniert. Oder Stichwort ist so eben Kunst als Event, das wird ja wohl jeder kennen, wenn dann irgendwelche Großausstellungen kommen oder das MoMA in Berlin und so ein Krams, dass man dann eben Schlange stehen muss, um sich Bilder anzugucken. Das ist natürlich eigentlich wieder jede Form von Kunst. Adornos Dialektik der Aufklärung stellt die Diagnose über Gesellschaft, was dann eben auch die Begriffe einer emphatisch verstandenen Ästhetik anfrisst und tangiert. Eine Ästhetik, die mehr sein will als bloße Deskription, mithin Verdoppelung dessen, was sowieso schon der Fall ist. In seiner postum erschienenen ästhetischen Theorie und in den verschiedenen Aufsätzen zu Musik und Literatur entfaltet Adorno eine Ästhetik unter den Bedingungen des Spätkapitalismus. Geschmack ist dabei lediglich ein Randphänomen, das es kritisch zu sichten gilt. Die Dialektik oder zumindest das Zweischneidige des Geschmacksbegriffs zeigt sich anhand eines Zitates aus der ästhetischen Theorie. Adorno schreibt dort: Autonom ist künstlerische Erfahrung einzig, wo sie den genießenden Geschmack abwirft. Die Bahn zu ihr führt durch Interesselosigkeit hindurch. Die Emanzipation der Kunst von den Erzeugnissen der Küche oder der Pornografie ist irrevokabel. Wer Kunstwerke konkretistisch genießt, ist ein Banause. Worte wie Ohrenschmaus überführen ihn. Wäre aber die letzte Spur von Genuss extirpiert, also ausgeschieden, so bereitete die Frage, wozu überhaupt Kunstwerke da sind, Verlegenheit. Das sinnliche Moment ist also nicht völlig auszuscheiden, aber spielt man es als höheres oder als letztes besseres Prinzip gegen begriffliches Denken und die ästhetische Kritik aus, so verfällt man eben dem Falschen. Und auch in den Vorlesungen zur Ästhetik, die sind von 1958, 59, sind jetzt gerade 2009 bei SOKAM erschienen, sind, glaube ich, wenn man sich mit Adornos ästhetischer Theorie beschäftigen möchte, ganz hilfreich, bevor man die ästhetische Theorie selbst liest, weil das da auf einer etwas einführenderen, anschaulicheren, sozusagen sinnlicheren Weise so ein bisschen darstellt. Und es kommt dann auch ganz gut die kritische Position der adornischen Ästhetik raus, ohne dass man jetzt sozusagen gleich in die Eiswüste der Abstraktion in der adornischen ästhetischen Theorie eben eintaucht, weil die ist wirklich nicht ganz ohne. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, bin ich glaube, da war ich 17, 18, bin ich hinübergefallen. Das war einfach sozusagen too much. Aber man muss sich da wirklich dann reinarbeiten. Und das ist, glaube ich, diese Vorlesung zur Ästhetik ganz gut, weil er auch nochmal die Ästhetik selbst so sichtet, was eigentlich Ästhetik bedeutet. Zusammenfassen lassen sich diese Bestimmungen des Geschmacks, die Adorno in diesen Vorlesungen vornimmt, wie folgt. Geschmack trägt zunächst das Moment des Scheinhaften in sich, vor allem aus den oben genannten gesellschaftlichen Gründen gesellschaftlicher Entwicklung. So schreibt Adorno in diesen Vorlesungen, dass in einer Welt, in der gerade die Beziehungen der Kunstwerke zum Begehrungsvermögen ihrerseits wieder vom Markt manipuliert worden sind und in der das sinnlich Wohlgefällige, das die Menschen Ansprechende, längst selbst wieder dazu gedient hat, die Kunstwerke herabzuwürdigen, um ihre Utopie zu betrügen, dass in einem solchen Zustand allerdings die Bestimmung auf die reine Immanenz der Form, also auf das Prinzip des L'art pour l'art, doch ein außerordentlich großes Recht gehabt hat. Die kulinarische passive Einstellung, die sich nicht nur im Geschmack, sondern zugleich auch in der genießenden Haltung zeigt, verfehlt das Kunstwerk, weil sie von dem absieht, was im Kunstwerk strukturell vorliegt. Um eine angemessene Betrachtung des Kunstwerks leisten zu können, ist es für Adorno wesentlich, dass das Kunstwerk aus seinem Funktionszusammenhang herausgebrochen werden muss. Erst an dieser Stelle, wo es keinen Zweck erfüllt, also das Kunstwerk eben keinen Zweck erfüllt, es gleichsam als ein an sich seiendes Auftritt, bedeutet ein Kunstwerk überhaupt etwas. Darin ist dann Adorno allerdings auch wieder Kant sehr nahe, nämlich dieses Moment der Zwecklosigkeit, des interesselosen Wohlgefallens, dass es eben wirklich erstmal aus den Funktionszusammenhängen, aus den Mechanismen herausgenommen wird, das Kunstwerk. Das bedeutet für Adorno nicht, dass das Kunstwerk nun frei von allen Außenbezügen zu sein habe. Adorno predigt bezüglich der Kunst keinen Immanentismus, aber es ist zumindest dem Feld des Pragmatischen oder seinen unmittelbaren Vernutzungen entzogen. Was mit Adorno nicht geht, dass Kunst die Kompensations- und Anpassungsleistungen zu erbringen habe für die Komplexität von Welt, damit die Subjekte anschließend umso besser und frischer wieder in die Zusammenhänge der Funktion passen. Deshalb führt dann eben wieder mit Novalis gesprochen der Weg nach innen. Es ist die Anstrengung der Kunst auch auf sich zu nehmen und es ist Arbeit, ganz klar, aber eine andere Form von Arbeit, als man sie eben jeden Tag in der Maloche, sie vielleicht noch nicht so viel, aber später wird sie auch auf sie zukommen, die man dann erfährt. Also das Kunst bringt nicht diese Reparaturleistung. Das ist für Adorno ganz, ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Und das sollte man vielleicht auch jedem Kulturmanager nochmal so ins Gewissen reden. Aber das ist wahrscheinlich vergeblich. Zitat Adorno aus den Vorlesungen. Nur durch dieses An-sich-Sein, nur durch diese Konstitution seiner objektiven Gesetzmäßigkeit hindurch vermag es, also das Kunstwerk, dann überhaupt jene Leistungen des Beglückenden zu erfüllen, die das arglose Bewusstsein nun einmal unmittelbar von dem Kunstwerk Hic et Nunc in jedem Augenblick erwartet. Glück und damit auch Genuss am Kunstwerk ist insofern etwas, für Adorno eben etwas Vermitteltes. Gegenüber dem Kunstwerk ist die Begründung in Subjektivität unzulänglich. Dabei geht es zugleich um das Verhältnis bzw. die Kontroverse zwischen subjektiver und objektiver Ästhetik. Ob das Schöne aus gewissen Bedingungen abgeleitet werden kann, die als Bedingungen eines Bewusstseins überhaupt verbindlich sind, oder ob nicht vielmehr der Vorrang der Sache anzusetzen sei, wie dies paradigmatisch und im grosso modo in der Ästhetik Hegels der Fall ist, die man in diesem Sinne dann einfach als eine objektive Ästhetik bezeichnen kann. Da geht es eben nicht um den Geschmack, da ist auch nochmal ein Kapitel drin, das scheidet er so ganz klar aus, das ist für ihn ein Begriff, der unwesentlich ist im Kunstwerk, das ist sozusagen das sinnliche Scheinen der Idee, ist also der bekannte Satz von Hegel, dass sich da eben so eine Form von Objektivität manifestiert, aber natürlich bei Hegel dann auch wieder auf einer defizitären Weise. Das Kunstwerk ist eigentlich nur die abgeleitete, unterste Form. Am höchsten ist dann natürlich das Ganze, die Idee in der Philosophie aufgehoben, und Hegel selbst spricht dann ja auch vom Ende der Kunst. Diese These Hegels hat sich allerdings überhaupt nicht bewahrheitet, und da muss man auch sagen, dass Hegel, wie auch Schiller, in der Ästhetik dann doch auch wieder ein wenig halbherzig waren. Die Dinge haben doch nicht so funktioniert. Es ist da eben doch eine Regel und Regelästhetik, die sehr stark normativ eben gewirkt hat. Das ist bei Adorno dann alles wieder ein bisschen anders gewichtet. Die subjektive Reaktionsweise ist im Grunde das gegenüber dem Kunstwerk Zufällige und damit auch Hinfällige, denn es könnte eben eine Reaktion genauso ganz anders ausfallen. Andererseits ist dieses Zufällige nicht ganz so zufällig, wie es sich dem ersten Blick kundtut, nach Adorno. In der Diskrepanz zwischen dem Betrachter des Kunstwerkes bzw. seinem Auffassen sowie dem Wesen des Kunstwerks setzen sich selbst wiederum bestimmte gesellschaftliche Mechanismen durch, die das Bewusstsein desjenigen, der sein Auffassen als absolut nimmt, verzerren. Also wer meint, meine Subjektivität im Hinblick auf das Kunstwerk, was ich so sehe und sage und mich da so entäußere, das ist maßgeblich, das ist es eben in der Regel nicht. Dieses Moment der Unmittelbarkeit, was Adorno immer ganz stark kritisiert, wenn man dann nur auf seine Subjektivität beruft. Das muss man bei Adorno wieder immer ganz genau im Hintergrund haben. Adorno schreibt in den Vorlesungen: Das Kunstwerk kehrt dem Betrachter zunächst seine Außenseite zu, und die Reaktionen des Geschmacks, mit denen wir es zunächst zu tun haben, sind eben jene, die sich auf die Außenseite wesentlich beziehen. Während im Augenblick, wo sie also nun das Kunstwerk als ein in sich Lebendiges erfahren, wo sie bemerken, dass diese Außenseite nur ein Moment ist, das sie durchdringen müssen, um überhaupt an das Kunstwerk heranzukommen, die Sicherheit dieses sogenannten Geschmacks problematisch eben wird. Also gerade wenn man dieses Innere eindringt und sich mit dem Werk beschäftigt, was natürlich auch ein Vorwissen erfordert, erst dann merkt man, dass diese eigenen Bestimmungen unzureichend sind und gar nicht an das hinangelangen, was eigentlich erzielt werden soll, dass man sozusagen von diesem Werk nochmal ein ganz anderes Moment, auch ein Moment der Utopie, für Adorno ist Ästhetik immer nochmal wichtig, das Moment des Utopischen, was man eben gerade auch durch die Kunst sich nochmal widerspiegelt, aber eben das eine Utopie, die auch schwarz verhängt ist. Ganz wesentlich werden diese Dinge übrigens, wenn man das mal nachlesen möchte, das halte ich glaube ich auch nochmal für ganz interessant, in Adornos Aufsatz über Beckett in den Noten zur Literatur versucht, das Endspiel zu verstehen, nochmal entfaltet. Also nimmt er wirklich Beckets Werk, gerade dieses Endspiel, auseinander und versucht da sozusagen eine Lektüre zu machen, wo auch dieses Moment der Utopie, das im Kunstwerk ja gerade bei Beckett, da glaubt man erstmal nicht an ein utopisches Moment, weil das dann doch eine mit großer Negativität behaftet ist, das versucht Adorno so ein bisschen alles in eine Konstellation zu bringen. Also ich glaube, dieser Aufsatz ist auch ganz gut lesbar und so ja, verständlich. Geschmack ist in der Konzeption Adornos zunächst erstmal ein Oberflächenphänomen. Es zeigt sich am Geschmack die bloß subjektive und das heißt äußerliche Seite, die eben so und auch ganz anders sein kann. Hier spielt dann eben, wie gesagt, auch nochmal von Hegel her so diese Figur des Meinens aus der Phänomenologie des Geistes hinein, im Kapitel über die sinnliche Gewissheit, die ja für Hegel auch ein sozusagen defizitärer Status ist im Gang und in der Entwicklung des Geistes, da ist die sinnliche Gewissheit, dieses Moment des Sinnlichen, erstmal ganz unten angesiedelt. Es gehört zwar dazu, es ist aber auch bei Hegel nicht auszuscheiden, das ist ja eben das Moment des dialektischen Denkens, dass man nicht jetzt irgendwas wegwirft und dann hat man das nicht mehr und braucht das nicht mehr, sondern da kann man sich das eben so verdeutlichen am Begriff der Aufhebung oder des Aufhebens, eben in seiner Aufheben in seiner dreifachen Bedeutung eben, dass etwas nicht mehr da ist, dass es auf einer Stufe höher eben auch zugleich aufbewahrt ist. Also das spielt eben nochmal bei der Dialektik Hegel so hinein, dass diese sinnliche Gewissheit auch für Adorno ganz wichtig, die ist also nicht völlig wegzunehmen, dass man jetzt das Sinnliche alles ausschaltet und dass es eine reine abstrakte Angelegenheit der Ratio zu sein habe. Das ist bei Hegel überhaupt nicht, bei Adorno überhaupt nicht. Im Geschmack unter den Bedingungen der Spätmoderne herrscht als Primat der sensuelle Reiz. Was sich im Sinne der zweiten vorhin angeführten Bedeutung von Geschmack und als Reflexionsleistung gegen einen vorgegebenen Formenkanon der Kunst einmal exponierte, reduziert sich auf das rein sinnliche Element. Wobei Adorno konzidiert, dass dieses sinnliche Element durchaus eben sein Recht hat, wie ich es eben gerade sagte, so von Hegel her auch nochmal, jedoch aus der Sache heraus und nicht bloß um des Subjekts willen. Erst vom Kunstwerk her, von seiner Struktur und Beschaffenheit, empfängt das sinnliche Moment seine Rechtfertigung. Adorno kritisiert aber zugleich einen Ästhetizismus bzw. eine Kunstsinnigkeit, die im Grunde die Welt, den Widerspruch der Gesellschaft aus der Sphäre des Geistes draußen halten möchte. Kunst dient in ihrer vermeintlichen Schönheit und Unbedarftheit der Kompensation. Geschmack ist das Vehikel der Entschärfung von Widersprüchen. Für Adorno sind jedoch Kunstwerke gerade deshalb Ort der Wahrheit, weil sie sich den pragmatischen oder gefälligen Zusammenhängen entziehen. So heißt es in der ästhetischen Theorie, um inmitten des Äußersten und Finstersten der Realität zu bestehen, müssen die Kunstwerke, die nicht als Zuspruch sich verkaufen wollen, jenem, also dem Finsteren, sich gleichmachen. Radikale Kunst heute heißt so viel wie Finstere von der Grundfarbe Schwarz. Viel zeitgenössische Produktion disqualifiziert sich dadurch, dass sie davon keine Notiz nimmt, etwa kindlich der Farbe sich freut. Das Ideal des Schwarzen ist inhaltlich einer der tiefsten Impulse von Abstraktion. Zitat Ende. Das Geschmacksurteil, so Adorno, gerät in die Sphäre des Kunstgewerblichen, weil die erscheinenden Momente am Kunstwerk nicht mehr in der Beziehung zum Leben in der Sache selbst, sondern vielmehr hat dieses unmittelbar Sinnliche jene Sache verloren und das Kunstwerk verbleibt als vereinzeltes Moment des Genusses, an dem der Rezipient sich dann eben nur noch delektiert und, was ich vorhin gesagt habe, so dieser Eventcharakter, dass das Kunstwerk eigentlich nur um des Subjekts willen da ist und das gerade gilt es, da gilt es eben Gegenpositionen aufzubauen, auch gerade aufgrund einer, im Sinne einer kritischen Theorie der Gesellschaft. So für Adorno sind eigentlich Kunst und Philosophie eigentlich die letzten Gegenpole noch. Philosophie natürlich nur kritische Philosophie, nicht jetzt irgendwie der Positivismus und die Philosophie, die so beschreibt, dass das so gerade ist, oder diese ganze Heidegger-Schule, die einfach dann da in so einem Raunen rumredet. Für Adorno ist Philosophie eben wirklich wesentlich auch an diese ganzen marxistische Theorie, an den hegelschen Kontext da gekoppelt. Und das ist eben wesentlich, um diesen Entfremdungs- und Verdinglichungstendenzen standzuhalten. Die bedeutenden Kunstwerke transzendieren die Kategorie des Geschmacks jedoch, ohne sie ganz abzustreifen. Insofern ist Geschmack nicht einfach in einer theoretischen Operation herauszuschneiden oder zu ignorieren, sondern vielmehr im Modus ästhetischer oder theoretischer Reflexion auf das Kunstwerk hin fruchtbar zu machen. Adorno spricht im Zusammenhang mit den Prozessen, die sich im bzw. am Kunstwerk abspielen, davon, dass man sich das Kunstwerk als ein Kraftfeld vorzustellen habe. Das Kunstwerk nimmt teils unbewusst gesellschaftliche Zustände auf und gehorcht gleichzeitig dem Gesetz der Form. Also für Adorno ist es mal beides. Das Kunstwerk ist versozial, also gesellschaftliches und zugleich immer autonom. Also es geht eben nicht, das ist eine große Kritik an Brecht, dieses ganze Hineingepumpe, auch vor allem an Sartres Theaterstücken, dieses Hineingepumpe von Politik in die Kunst, das macht die Kunst eben für Adorno einfach schlecht. Das sind eben keine Kunstwerke. Gerade der Arturo Uy ist für Adorno so ein Paradebeispiel dafür, wie Kunst eben nicht funktioniert. Dass man da den Faschismus abbildet, so auf Gemüsehändler, die da etwas machen. Die Dinge sind dann doch etwas komplexer und da ist Adorno, für Adorno der Gewehrsmann wirklich immer Beckett, die dann natürlich auch ganz knallhart gegen Sartre ausspielt. Diese Existenzialstücke, Max Frisch könnte man da auch noch mit so hinzunehmen, der ja bald 100. Geburtstag hat. Also für Adorno ist das Paradigma da einfach Beckett, der eben gerade nicht politisch ist und dadurch aber eben politisch wird. Also jedes Kunstwerk ist in sich selbst eben ein Prozess und dieser Prozesscharakter, den gilt es eben in der ästhetischen Kritik hervorzuheben. Die Idee des Schönen besteht dann, so Adorno, in der Entfaltung dieser Momente innerhalb des Kunstwerkes. Ästhetik hat diese Prozesse, diese Strukturierung um Kunstwerk zu entwickeln, nicht aber ist es ihre Aufgabe, das Schöne im Rahmen des Geschmacksurteils auf den Begriff zu bringen oder das Kunstwerk im Modus der einfachen Setzung festzuschreiben. Es bedarf des Geschmacksbegriffs, so Adorno, ohne dass man ihn dabei jedoch zum Fetisch erhebt und ihn stillstellt. Und wenn Geschmack etwas Substanzielles meint, dann ist es eigentlich der Inbegriff der akkumulierten Erfahrung, die in der Kunst sich aufgespeichert hat. Im Kunstwerk sammelt sich Geschichtlichkeit, so Adorno, eben das Potenzial der Tradition, die hinter und in jedem Kunstwerk in Erscheinung tritt. Was aber bedeutet, dass diese Tradition nicht nur respektiert, sondern zugleich eben vom Kunstwerk auch in die Kritik genommen und damit auch umgestoßen und dann abgeändert wird. Das Sinnliche, welches sich über den Geschmack manifestiert, ist dabei jedoch ein Moment und nicht ein letztes. Ästhetische Erfahrung, und ist die durchaus an den Geschmack gekoppelt sein kann, hat ihr Maß an der Sache und nicht an Dingen, die dem Kunstwerk bloß äußerlich sind. Ich möchte jetzt in einem etwas harten Bruch und harten Schnitt zu dem Text von Detlef Clausen überleiten, und zwar die kleine Frankfurter Schule des Essens und Trinkens, und komme dann sozusagen von hinten rum wieder auf Adorno zu sprechen. In diesem Text geht es auch um die Bedeutung des Geschmacks, aber im Sinne des Schmeckens, im Sinne der ersten Bedeutung, wie ich eben hier mein Getränk trinke und man sein gutes Essen zu sich nehmen kann. Darüber referiert Detlef Clausen. Man muss sagen, dass man diesen Text von Clausen eigentlich sinnvoll nicht referieren kann, weil das ist ein Vortrag, den er 1986 gehalten hat, weil er viel zu dicht und komplex gebaut ist. Er ist selbst eben ein sinnlicher Vortrag und spielt zahlreiche Motive und Aspekte der kritischen Theorie an, geht zugleich wieder in dieses ganz unmittelbar sinnliche Moment über und verfährt, muss man sagen, in einem guten Sinne assoziativ. Vom Hamburger, also diesem Fleischklops eben, den man halt überall essen kann, geht es gleich als Auftakt zur einen Substanz von Spinoza, um von daher die marxische Wert- und Warenanalyse zu streifen, sodass in den Hamburger sozusagen die theologischen Mucken der Ware fahren, welche bekanntlich eben nach Marx ein sinnlich-übersinnliches Ding ist. Ich glaube, diesen Bereich lassen wir jetzt mal außen vor, weil dieses Fetischismus-Kapitel hier jetzt zu klären, wäre etwas zu viel. Aber das ist so da auch für Clausen ganz wesentlich der Hintergrund, dass eben Dinge, die uns als Naturalformen entgegengespiegelt werden, wie die Ware, das ist eben alles so, das sind Waren, die kaufen wir, das sind eben gesellschaftlich gemachte Dinge. Und das geht eben, das ist von uns gemacht. Und das ist eben für diese marxische Theorie ganz wichtig. Und überhaupt, wenn Sie von so Naturalisierungen hören, das ist eben so, das ist eben so, und Sexualität hat so oder so auszusehen, das ist hier nicht so oder so und das ist nicht naturalisiert, sondern das sind gesellschaftlich gemachte Dinge. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn man, und das wird Ihnen von oben immer erzählt, dass Ausländer so und so kriminell sind, dass Türken so und so sind und das dann immer mit so irgendwelchen Biologismen gekommen wird. Und da kann man wirklich im Hintergrund auch nochmal dieses marxische Fetischismus-Kapitel über die Fetischcharakter der Ware aus dem Kapital eben, Max Engels Werke, Bank 23, lesen. Das ist wirklich sehr halte ich für wirklich sehr bedeutsam, um die ganzen Dinge auch nochmal in der kritischen Theorie in diesem Rahmen nochmal in den Blick zu bekommen. Ist, glaube ich, auch ganz gut zu lesen. Man muss ein bisschen Ausdauer mitbringen, aber ist so auch ist machbar. Und da es bei Clausen ein wenig auch assoziativ zugeht, möchte ich doch einen schönen Satz aus diesem kurzen Text zitieren, der zwar nicht unmittelbar in diesen Rahmen hier zum Geschmack gehört, aber doch leider, obwohl der Text eben 86 formuliert wurde, doch immer noch gültig ist. So Clausen: aber jeden, der durch die Berufungspolitik wechselnder Landesregierungen nach Frankfurt geholt wurde, als Teil einer Frankfurter Schule zu bezeichnen, kann nicht im Interesse einer gesellschaftskritischen Emanzipationstheorie sein. Das ist also wesentlich gegen Habermas gemünzt und gegen das, was im Grunde nach Adorno sich in Frankfurt abgespielt hat. Also ich würde immer die These vertreten, nach Adorno, Horkheimers Tod, gibt es in dem Sinne keine kritische Theorie mehr, zumindest nicht in Frankfurt. Die wurde in Lüneburg dann von einigen Dozenten gelehrt, aber die sozusagen richtige kritische Theorie, die ist vorbei. Was Clausen in verschiedenen Umkreisungen koppelt und in eine Konstellation bringt, ist das Schmecken, eben in der ersten Bedeutung von Geschmack, und eine kritische Theorie der Gesellschaft. So etwa, wenn er aus Horkheimers Text »Bürgerliche Küche« von 1956 zitiert, dass infolge der künstlichen Produktionsmethoden in der Lebensmittelindustrie, so Horkheimer eben, die Unterschiede bei den Speisen eingeschliffen werden. Spargel schmeckt dann eben nicht mehr anders als Erbsen, und ich kenne das eben, wenn man so sich von schnellen Dingen ernährt, wenn man es einfach muss, das schmeckt irgendwie alles gleich. Eine Feststellung, die Gastronomiekritiker wie Wolfram Siebeck oder die Grünen dann 20 Jahre später aufgreifen werden. Allerdings handelt es sich meist dann eben auch nur um eine Kultur, selten jedoch um eine Gesellschaftskritik. Die Fragen nach den Mechanismen des Systems, die Fragen nach den Bedingungen vom Kapitalismus wird im Grunde nicht mehr gestellt. Und das ist eben auch so, zu Tschernobyl und Fukushima hat man Ernährungstipps parat und Weisheiten wie abschalten, anstatt dann die Systemfrage einfach mal zu stellen, wie das in einem Interview irgendwann mal der Ex-Grüne Thomas Ebermann formuliert hat. Und um diese Kulturkritik geht es genau nicht, dass die Dinge alle nur herabgesunken sind. Das führt Clausen auch nochmal aus. Es geht wirklich um Gesellschaftskritik. Das ist für ihn ganz wichtig. Und diese konservative Kulturkritik und eine unkritische Kultivierung des Geschmacks findet man dann auch in den Bewegungen der neuen Bürgerlichkeit wieder, insbesondere seinerzeit Ende der 90er Jahre bei der Pop-Fraktion von Tristesse Royale, die ihr Markenbewusstsein als leeren Fetisch kultivierte und dies als geschmackvoll ausgab. Insofern geht es Clausen auch nicht um die ressentimentgeladene Verachtung gegen die, welche Hamburger und Coca-Cola zu sich nehmen. Schon längst, so Clausen, gibt es die Gegentendenz, die Essen und Trinken zelebriert, ohne schmecken zu können. Nicht die Arroganz und das Treten nach unten ist die Intention in Clausens Text. Denn fast schlimmer noch als dieser Mangel an Geschmack ist der schnieke Kulturmanager mit Geschmack, der als Kulturkritiker beflissen über Comicstrips wie über Goethe zu fabulieren weiß und dabei doch nur das Bestehende affirmiert. Clausen spricht davon, dass die Transformation von Kultur in Massenkultur, welche die kritische Theorie in den 40er Jahren feststellte, sich nicht als bloße Überbaukritik denunzieren lässt, sondern diese Kulturkritik, und das heißt dann Gesellschaftskritik, geht es ums Ganze und damit eben um die Gesellschaft im Ganzen. Eine Gesellschaft unter den Bedingungen des Spätkapitalismus. Zu kritisieren ist, so Clausen, die Liquidation der wesenslogischen Differenz, das ist jetzt so ein bisschen also in diesen Termini von Hegels Logik gesprochen, auf die Clausen sich da auch so am Rande bezieht, wenn nämlich die Unterscheidung bzw. die dialektische Bewegung von Wesen und Erscheinung eingezogen wird. Glück unter dem Banner des Spätkapitalismus ist die vollkommene Verwirklichung. Es ist zumindest potenziell alles vorhanden und es ist doch zugleich nichts da. Unter verdinglichten gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen ist Glück möglich, wenn man den Unterschied von Wesen und Erscheinung für überholt erklärt. Das aber ist eben kein Glück, sondern das Gegenteil, die Bewusstlosigkeit. Guter Geschmack, so Clausen, verleitet einem diese Möglichkeit des Differenzlosen und des Immergleichen einerlei. Der Unterschied zwischen einem billigen Wein und einem guten Bourgogne aus jenem einen Jahr ist für den, der eine Zunge hat, durchaus zu schmecken. So schreibt Clausen: Essen und Trinken, Kultur, das heißt die Dimension gesellschaftlicher Beziehungen, die über die unmittelbare Selbsterhaltung hinausgeht, lebt von der spezifischen Differenz, vom bestimmten Unterschied, Differentia Spezifica, das Kriterium der Wahrheit. Also das ist so ein Differentia Spezifica, ist so ein philosophischer Terminus, den will ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich glaube, das ist mal unmittelbar evident und das reicht dann für die Erklärung auch. Ich glaube, da muss man jetzt nicht mit Aristoteles kommen. Das würde jetzt, glaube ich, auch von der Zeit her etwas weit führen. Auch nochmal diese Hegelschen Begriffe von Wesen und Erscheinung eben aus der Wissenschaft der Logik im zweiten Teil der Wesenslogik aufzugreifen. Philosophie und ihre Terminologie koppeln sich bei Clausen an die Empirie, richten sich auf die Sinnlichkeit, auf Essen und Trinken. Die Wendung, dass sich über Geschmack im Sinne des Schmeckens nicht streiten ließe, so Clausen, ist ein Vorurteil. Natürlich lässt sich darüber streiten. Schlecht gerät dieser Disput jedoch, wenn man nichts weiß, denn zum Streit gehört die Wahrnehmung des bestimmten Unterschieds, etwa in den Nuancen eines Produkts, eben eines Weines, eines Essens, man eben etwas zu sich nimmt. Und zum Geschmack gehört die Kenntnis der Geschichte, welche zugleich das Wissen von Verfeinerung und Verarmung der Sinneswahrnehmung ist. Geschmack gerät dann identisch, wenn die Zunge die Differentia Spezifica nicht mehr wahrnehmen kann. Ob ich in Paris oder in Berlin ein billiges China-Restaurant besuche, es ist eins. Vermittels eines ausgebildeten Geschmacks kann eben auch der Zusammenhang von Kultur und Natur gespürt werden. Schmecken bedeutet dabei zugleich die Aneignung eines fremden Objekts sowie die Aufgeschlossenheit für das, was anders ist. Diese spezifische Differenz wahrzunehmen und das heißt Geschmack auszubilden, setzt aber Zeit und damit eben verbunden eine Form von Muße voraus. Der Druck der Zeit, die Devise Zeit ist Geld, vereinheitlicht die Dinge jedoch. Unter der Logik der gesteigerten Produktion bleibt kaum Zeit übrig, welche vonnöten ist, um sich mit einer Sache adäquat zu befassen, sei das eben nun Kunst, Philosophie oder auch das Kulinarische. Es ist ganz einfach so, dass man Zeit für diese Dinge braucht und das geschieht nicht en passant und auch nicht nebenbei und auch nicht, indem man jetzt irgendwie mal irgendeine Kunstzeitschrift liest und glaubt, jetzt versteht man was von der Kunst. Das reicht nicht. Zeit ist alles, Geschmack ist nichts, schreibt Clausen. Diese Zeit ist auch auf der Seite der Produktion, also in der Küche, selbst erforderlich. Denn um eine besondere Speise herzustellen, erfordert es eine besondere Anstrengung. Unter dem Diktat der Zeit gerät jedoch alles gleich. Gegen dieses Einebnen hilft die Bewahrung und die Anerkennung der Differenz. Bei Clausen heißt es, Zitat, bewusstes Essen und Trinken kann trennend sein und wird oft als feindlich empfunden, weil es mit der Fremdheit im Vertrauten bekannt macht. Bewusstes Essen und Trinken heißt noch nicht gutes Essen, aber es fordert das Wahrnehmen und die Differenz heraus. Wer mit dem Fremden gemeinsam essen will, muss anderes wollen, als er schon kennt. In diesem gemeinsamen Teilen von Speisen und Getränken kann Austausch und Erfahrung begründet sein. Gutes Essen und Trinken bedeutet Abstraktion von der Herrschaft und kritisches Bewusstsein von ihr. Denn das Herkommen bezeichnet die individuelle Strecke, die Hirn und Geschmacksnerv zurückgelegt haben. Das geht über den bloßen Geschmack hinaus, kann ein Stück Emanzipation sein. Zitat Ende. Wie weit dies nun tatsächlich zutrifft oder eben auch doch in gewissem Sinne abstrahiert und interpoliert ist und doch irgendwo der Wunsch eher der Vater des Gedankens bei Clausen ist, lasse ich nun dahingestellt, kann man hinterher mal diskutieren, wie weit Clausen die Dinge nun doch idealisiert. Aber doch das Moment von Aufgeschlossenheit für anderes wird den Subjekten, beziehungsweise eben das, was davon noch übrig bleibt, eben systematisch ausgetrieben. Gutes Essen und Trinken enthält einen Moment von Aufklärung. Sie wirken an der Konzeption von emphatisch verstandener Subjektivität mit, und zwar in einem ähnlichen Sinne, wie Geschmack in seiner zweiten Bedeutung bereits der am Horizont sich abzeichnenden bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts als Möglichkeit der Emanzipation diente. Insofern vermag auch der Geschmack als Weise des Schmeckens im Zeitalter der differenzlosen Wahrnehmung die Sinne zu schärfen. Philosophie und Kunst sind deshalb immer wieder auf die Empirie zurückzubeziehen. Werden die philosophischen Begriffe von aller Realität mithin von der Sinnlichkeit abgezogen, so bleiben sie leer und geraten stumpf. Clausen schreibt, Glück ist von Wahrheit nicht zu trennen und beide sind vergänglich. Essen und Trinken sind weder Philosophie noch Kunst, doch ohne Geschmacksnerven gäbe es weder Philosophie noch Kunst. An der Veränderung des Geschmacks zeigt sich die Vergänglichkeit von Wahrheit und Glück. Differenzierter Geschmack hält aber den Anspruch auf Glück wach. Zitat Ende. Man muss nun mit Adorno hinzufügen, eine Form von Glück, die mit Erfahrung verbunden ist, in der eben der Erliegende sich wiederfindet, wie es in einem Aphorismus Adornos in der Minima Moralia heißt. Mit diesem von Clausen entfalteten Motiv ist freilich kein Modus der Unmittelbarkeit gemeint, als ob man umstandslos zu einem Unverstellten und Wahren hinkäme, denn es bleibt eben der fast schon todzitierte Satz Adornos festzuhalten, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Dieses Glück sowie die daran gekoppelten Momente von Sinnlichkeit und Schmecken, als auch die Kategorie des Geschmacks in der zweiten Bedeutung, sind aus genau diesem Grunde an Gesellschaftskritik gebunden und können unabhängig davon in einem emphatischen Sinne eigentlich auch gar nicht existieren. Sicherlich greift Clausen in seinem Text ziemlich weit und verbindet hochabstrakte Theorieteile und Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule mit einem Konzept von Geschmack bzw. allgemeiner gesprochen von Sinnlichkeit, die es zu schulen und auszubilden gilt, um jene Differentia Specifica überhaupt erfahren und philosophisch fruchtbar machen zu können. Dies setzt eine Form von Einübung und Praktik voraus. Zu fragen bleibt, wie dieses Konzept von Sinnlichkeit und Reflexion trägt in einem rein diskursiv begründungstheoretischen oder gar kommunikationstheoretischen Modus, wird es zumindest nicht durchführbar sein. Und im Zusammenhang mit einem solchen erweiterten Begriff von Erfahrung möchte ich dann zum Schluss eben nochmal auf Adornos negative Dialektik kommen. Mit Adorno lässt sich im Zusammenhang dieser von Clausen dargestellten Aspekte sowie dem Vermögen zu empfinden, der, wie es bei Adorno heißt, mikrologische Blick assoziieren, den Adorno als Modell von Erkenntnis beziehungsweise eben von Erfahrung in seiner negativen Dialektik entfaltet. Das ist also ein Buch, was 1966 veröffentlicht wurde, eines seiner Spätwerke. Adorno entwickelt vermittels dieses Blicks auf das unscheinbare und zunächst scheinbar nebensächliche Detail, der sicherlich eben auch durch die Philosophie Walter Benjamins inspiriert ist, eine Form von Philosophie, die sich nicht auf eine der Seiten schlägt, entweder Sinnlichkeit oder reine Ratio. Vielmehr geht es um eine Vermittlung des Verhältnisses von Begriff und Begriffslosen. Die sinnliche Ebene, das Moment subjektiver Erfahrung sowie die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Objekt geben das Movens kritischer Theorie ab und werden in der negativen Dialektik sozusagen konstellativ, das ist immer so ein Begriff von Adorno, auch die Konstellation, werden eben konstellativ zur Darstellung gebracht. Solche Philosophie reicht bei Adorno bis in die Regungen der Kindheit hinein. Aspekte der kindlichen Erfahrung und Aspekte des Sinnlichen werden unter anderem in den Meditationen zur Metaphysik, also diesem dritten und letzten Teil der negativen Dialektik, entfaltet. Philosophie wäre, wie Adorno es an einer anderen Stelle einmal formuliert hat und schrieb, der Versuch, die Kindheit einzuholen, gleichsam eine vermittelte Unmittelbarkeit herzustellen. So heißt es in einem Zitat in der negativen Dialektik, das halte ich also für eine ganz zentrale Stelle auch bei Adorno, ein Hotelbesitzer, der Adam hieß, schlug vor den Augen des Kindes, das ihn gerne hatte, mit einem Knüppel Ratten tot, die auf dem Hof aus Löchern herausquollen. Nach seinem Bilde hat das Kind sich das des ersten Menschen geschaffen. Dass das vergessen wird, dass man nicht mehr versteht, was man einmal vom Wagen des Hundefängers empfand, ist der Triumph der Kultur und deren Misslingen. Sie kann das Gedächtnis jener Zone nicht dulden, weil sie immer wieder dem alten Adam es gleich tut, und das eben ist unvereinbar mit ihrem Begriff von sich selbst. Sie perhorisiert den Gestank, weil sie stinkt, weil ihr Palast, wie es in einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus Hundsscheiße. Und einige Zeilen davor schreibt Adorno, wem gelänge, auf das sich zu besinnen, was ihm einmal aus den Worten Luderbach und Schweinestiege ansprang, wäre wohl näher am absoluten Wissen als das Hegelsche Kapitel, das es dem Leser verspricht, um es ihm überlegen zu versagen. Solche Reflexionen auf die Details und scheinbar Abseitiges sind das Programm einer emphatisch verstandenen Philosophie und Möglichkeit zu einer unverstellten, erweiterten Vernunft, die sich eben nicht nur in kommunikativer Intersubjektivität und in Funktionszusammenhängen erschöpft. Nun mag es zunächst widersinnig erscheinen, Adornos Meditationen zur Metaphysik mit dem Sinnengeschmack in der Form des Schmeckens zusammenzulesen, aber wenn Moral gegen Kant gesprochen nach Adornos Sicht nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt, so lässt sich Metaphysik einzig noch retten, wenn man sie zusammenliest mit ihrem Gegenpart, nämlich jenem Moment der Sinnlichkeit. Und so gelangt man von diesem Aspekt der Sinne, insbesondere über den Geschmack, hin zu einer Metaphysik, die als Part der kritischen Theorie fungiert. Dass solche Sinnlichkeit metaphysische Erfahrung freizusetzen vermag, zeigt auch jene Stelle aus Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit durch einen Schluck Lindenblütentee, der sich mit dem Geschmack eines Gebäcks in der bekannten Madeleine mischt, wird ein Strömen und eine Form von Glück unwillkürlich hervorgerufen, eben diese Memoire en volontaire, die ja das ganz zentrale Motiv da im Prousts Roman ist. Das ist eben genau diese Kombination eben von Sinnlichkeit, dieses unmittelbare Schmecken, dass der Protagonist, Marcel heißt er, diese Tasse Tee in diesem einen Augenblick trinkt und dazu dieses Gebäck der Madeleine einnimmt. Und in der Vermischung dieses Geschmacks geschieht eben ein ganz eigentümliches Moment von Erfahrung, was Proust dann eben sehr lange umkreist. Das Buch ist ja auch ziemlich dick. Aus dem unmittelbaren, unwillkürlichen, aus dem rein sinnlichen Schmecken schlagen hier die Funken der Metaphysik als vielschichtige Form von Erfahrung und als Erinnerung. Eine solche Theorie erweiterter Erfahrung, beziehungsweise die Bedingung der Möglichkeit derselben, liefert auf der philosophischen Ebene diese negative Dialektik. Aber zugleich sollte man sich eben auch davor hüten, das Einzelne zum existierenden Allgemeinen zu erheben. So heißt es bei Adorno, verführerisch gleichwohl, den Sinn nicht im Leben überhaupt, sondern in den erfüllten Augenblicken zu suchen. Diese entschädigen im diesseitigen Dasein dafür, dass es außer sich nichts mehr duldet. Unvergleichliche Gewalt geht vom Metaphysiker Proust aus, weil er diese Verführung mit unbändigem Glücksverlangen wie kein zweiter, ohne sein Ich zurückbehalten zu wollen, sich anvertraute. Aber der Unbestechliche hat durch den Fortgang des Romans bekräftigt, dass auch jene Fülle, der durchs Eingedenken gerettete Augenblick es nicht sei. Zitat Ende. Denn, so muss man mit Adorno eben sagen, das Negative bleibt festzuhalten, bis es vergeht. Und das ist eben wirklich immer der Punkt. Deswegen auch negative Dialektik. Das lässt sich nicht ins Positive auflösen, dass man da jetzt irgendwas Schönes hat oder dass das absolute Wissen dann bei Hegel eben am Ende doch wie aus diesem Kelche hervorschäumt, dann da ist und man dann glücklich nach Hause gehen kann. Das ist es eben nicht. Dieses absolute Wissen ist versagt, deswegen ist es eben eine negative Dialektik, wo sozusagen die dritte Position, die vermittelnde Position, erstmal abgeschnitten ist. Zu fragen bleibt zum Schluss, wie man für eine Ästhetik der Gegenwart den Geschmack überhaupt noch fruchtbar machen kann. Die unmittelbare Weise des Schmeckens, also Geschmack in der ersten Bedeutung, ist für eine Ästhetik wohl nur bedingt tauglich. Allenfalls in dem von Clausen entwickelten Ansatz wird man das Schmecken als Anlass und Einübung in eine gesteigerte Empfindungsfähigkeit und als Anlass zur Differenzierung ansetzen können. Da Kunst sich jedoch von kulinarischen Dingen unterscheidet, kein Kunstwerk ist eben Ohren- oder Augenschmaus, werden sich beide Gebiete, also das Schmecken der ersten und der zweiten Bedeutung, nur sehr bedingt koppeln lassen. Und auch der Geschmacksbegriff in seiner zweiten Bedeutung besitzt ein janusköpfiges Gesicht. Einerseits in seiner ausgebildeten Form dient er einer emphatisch verstandenen ästhetischen Kritik, um sich stilsicher in der Kunst zu bewegen, denn ästhetisch fundierte Kritik setzt Geschmack, eine Form von ausgebildetem Wissen, eben durchaus voraus. Andererseits aber ist diesen Begriff, wenn man ihn nicht kritisch reflektiert, ist dieser Begriff im Beliebigen auch verhaftet und verbleibt dann im Bannkreis des geschmackvollen Ästheten, der die Werke der Kunst je nach Gusto in der Rezeption genießend aneinanderreiht. Oder schlimmer noch, Werke der bildenden Kunst hängen in den Sammlungen feinsinniger Kapitalisten wie etwa Flick oder Burda, um zu schmücken und den feinen Unterschied zu markieren. Ein jedes Kunstwerk bedürfte aber, wie es Adorno schreibt, Todfeind des anderen, eigentlich seines eigenen Museums. Das eben verweist dann aber auch auf die Autonomie der Kunst und auf das Ansichtsein des Werkes eben als zentrale Kategorie der Ästhetik. Und insofern ist Geschmack eben bei Adorno ein Aspekt zwar, aber eben auf gar keinen Fall der zentrale Aspekt, wie eben in den Ästhetiken des 18. Jahrhunderts, eben gerade auch bei Kant, die ja eben eine subjektive Ästhetik ist, wo es eben eigentlich um das Subjekt, dieses Moment des Geschmacksurteils in seiner vielfachen Ausprägung geht. Ja, damit möchte ich den Vortrag beenden. Danke mich für die Aufmerksamkeit.